hallo und mit dem Tobi. Ja, hallo und mit dem Marcel. Ja, wir haben die Folge 187, was mich dazu verleitet hat, mir mal den Wikipedia-Artikel zu einem Film anzusehen, nämlich 187, eine tödliche Zahl. Ah, hast du den gesehen? Kennst du den? Ich kenne ihn nicht. Mit Samuel L. Jackson? Weiß nicht. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich ganz viele Gangsterfilme geguckt. War das ein Gangsterfilm? I don't know. Bezieht sich auf 187 die Nummer des Paragraphen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird. Also böse, böse Folgennummer. Das ist auch wohl so ein beliebter Shorthand in verschiedenen Rap-Lyrics, um Mord zu umschreiben. Ah ja, okay. Interessant. Ich habe mal aus Versehen ein Gangster-Rap-Album geschenkt bekommen und da die Hälfte der Tracks hieß irgendwas mit 187. Aus Versehen ein Gangster-Rap-Album. Ja, die Band auch. Hieß so ähnlich wie die ich wollte. Apropos Band. Gestern war ja mal wieder ein Apple-Event. Ja, das war das gestern? Das war gestern. Das fühlt sich Donnerstag. So lange her an, ja. Nee, cool. Right. Und ich weiß nicht, was du für Erwartungen hattest, aber ich bin da mit relativ wenig Erwartungen reingegangen. Ich meine, okay, neue Geräte und alles ein bisschen besser in allen Metriken, die es gibt. Und diese niedrigen Erwartungen wurden auch nicht enttäuscht. Aber jetzt so, also revolutionär kann man das nicht nennen. Es kamen Dinge, auf die ich früher lange gewartet hätte, wenn man das mal so beschreiben möchte. Aber gehen wir doch mal von vorne los. Martin ist heute ein bisschen still. Fällt mir auf. Ja. Naja. Vielleicht hört man nicht so viel von Italien aus hier im Podcast. Gut, also das Apple-Event. Tim Cook hat die Möglichkeit beim Schopfe gegriffen, endlich den langweiligen Teil mal etwas ausführlicher zu bringen. Und hat eigentlich das gebracht, was wir beim letzten Event erwartet hätten, nämlich Customer Set und Dinge zu reden, die nicht so wahnsinnig spannend sind. Im Grunde gab es eine relativ lange Recap-Session. Ja, die erste halbe Stunde irgendwie haben sie nur nochmal erzählt, was sie in der Keynote schon erzählt haben. Previous on Apple. Ja. Und wie toll sie alle finden. Also die verschiedenen Zeitungen und Magazine, die alle schreiben, das beste Gerät aller Zeiten. Interessant fand ich, dass sie die Statistik gebracht haben über die Adoption-Zahlen von iOS 8. Und zwar waren das, glaube ich, 46% bis jetzt. Ich habe leider die Zahlen von letztem Jahr jetzt nicht. Ich habe die nachgeschaut. Wir reden da total out of order drüber. Egal. Nach einem Monat waren es so 70% rum. Aber wir haben ja jetzt erst. Ja, doch, wir jetzt haben einen Monat. Genau. Das ist gerade mal die Hälfte. Da hat auch Gruber drüber geschrieben bei Daring Fireball. Und hat das als schlechtes Zeichen gesehen, dass die Adoption-Zahlen so viel niedriger sind, obwohl Apple das jetzt als großen Erfolg angepriesen hat. Hat darüber spekuliert, dass es halt noch relativ wonky ist, das iOS 8. Und dann hat er unglaublich viele Zuschriften bekommen. Nein, wir haben einfach nicht genug Platz auf unseren Geräten, um abzudaten. Und das war ja auch was ich vor ein paar Folgen böser Erfahrung in diesem Podcast schon gesagt hatte. Ich glaube tatsächlich, dass da ein großes Problem auf Apple zukommt, weil du viel zu viel Platz brauchst, um ein Software-Update zu machen. Es gibt immer noch Geräte mit 8 GB und du brauchst, glaube ich, 5, um abzudaten. 5 frei, um abzudaten. Und wir haben mittlerweile auch eine Generation rangezüchtet, die wahrscheinlich noch nie mit iTunes gesynkt hat. Das ist wahr. Also früher war es halt so, da wusstest du, okay, es gibt immer noch den Weg, das über iTunes zu machen und so. Und das Interface ist nicht unbedingt eine Hilfe bei der ganzen Sache. Vielleicht wird sich da jetzt auch einiges tun mit dem iCloud Photo Library Service. Ich nehme an, das nimmt ein bisschen Platz weg oder ist dann trotzdem alles auf dem Device? Also ich würde es auch aufs Device schmeißen, also wenn ich Apple wäre, weil einfach, du kannst ja nicht, klar ist das Phone irgendwie immer online, aber erstens wären das Datenmengen, die du dann immer wieder runterziehen müsstest, ja, ja, und zweitens, du kannst ja auch nicht richtig davon ausgehen, dass das Gerät immer online ist. Also da denke ich mal, das ist halt so Fotostream-mäßiges Synken auf alle Geräte, aber nicht, dass das Platz frei macht. Da würde ich mir auf jeden Fall automatische Lösungen wünschen von Apple. Und ja, wenn es ist, dass sie alles in die Cloud schaufeln, temporär für das Update, meinetwegen fragen sie dich noch, damit es kein Sicherheitsding ist, aber dass du nicht mehr Freiräume brauchst, als du am Ende für das System, wenn es installiert ist, brauchst. Ich stelle mir das, also ich stelle mir das so vor, sein Phone freiräumen zu müssen, damit man sich ein Update drauf spielen kann, ist so, dass ich raff das gar nicht. Das ist so ein Alien-Konzept für mich. Das Konzept ist mir so fremd jetzt, weil ich habe meine Phones, ich hatte nie Platzprobleme und jetzt dann diesen Scheiß mit, ja, die Datei ist so groß und du hast ja gar keine Ahnung, wie groß alles ist. Du hast so ungefähre Angaben, die Instacast ist 10 Gigabyte und so, aber so richtig fein. Genau, und du weißt gar nicht genau, wo kann ich löschen. Also zum Beispiel in Instacast, da kannst du reingehen und die Caches in der App löschen. Ja. Brauchst du nicht die ganze App löschen. Bei anderen, also die einfachste Methode ist einfach noch Apps runterzuhauen. Mhm. Ich glaube, das ist auch für einige Spiele eben problematisch, weil die sind danach dann nicht mehr auf dem Device und kommen nie wieder drauf. Ja, und oder verlieren lokale Daten und so. Ja. Also Progress. Nee. Wenn das iPhone voll ist, einfach unter den Bus schmeißen und ein neues kaufen. Ach Gott, Armer. Was kam denn also nach dem Recap? Also das erste. Ein klingonisches Keyboard habe ich mir aufgeschrieben. Ein klingonisches Keyboard gibt es jetzt wohl. Es ist soweit, iOS 8.1 steht vor der Tür, am Montag wird es veröffentlicht und es bringt Apple Pay in Amerika. Yes. Es sind irgendwie 500 Banken noch mit aufgesprungen und zahllose Handelsketten und so weiter. Es gibt auch noch genug, die sagen, wir wollen es nicht machen. Das wird sich, glaube ich, sehr schnell ändern, wenn das System erfolgreich ist. Ja, also ich denke, Walgreens ist da so ein ganz großer Metaphern-Fail. Stein in der Mauer? Bruch im Damm? Ja. Walgreens ist ein sehr guter Keil, der in dieses Fass geschlagen wird, das dann überläuft und die komplette Marktdurchdringung von Apple Pay erzeugt, weil Walgreens ist halt so der alles Medikamente, Groceries, was auch immer Shop und da mit dem Phone zahlen zu können, das ist schon ein großer Punkt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die Leute sich innerhalb eines Monats daran gewöhnen, das zu tun und dann dieser Effekt anfängt, den man bei vielen von solchen Neuerungen, wenn man sie erstmal benutzt hat, merkt, dass es dich ärgert, wenn du es nicht kannst. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass die Adoption Rate für solche so Technik-Schnickschnack einfach viel schneller geht als vorher. Denk dir, wie die Zugtickets, wie du dir die erstes Mal selbst ausdrucken konntest, was das für ein Cheese war. Und das war so, oh Gott, ich habe jetzt nur dieses Blatt, das ich mir selbst ausgedruckt habe. Geht es überhaupt? Und kann ich damit überhaupt Zug fahren? Und Apple hat es halt so klug gemacht, den Leuten erstmal ein Jahr zu geben, dass sie sich an Touch-ID gewöhnen, wie sie das benutzen und so weiter. Und ich glaube, damit hast du es eigentlich schon jetzt eintrainiert. Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe mich immer unglaublich aufgeregt, dass mein Bankinterface nur die Kontoauszüge von den letzten 3 Monaten haben konnte. Boah. Was genau nicht reicht, wenn du deine Umsatzsteuerabrechnung machst, vierteljährlich. Weil ja dann der 3. Monat schon vorbei ist und dann hast du es gerade nicht mehr. Und vor ein paar Wochen haben die einen Switch umgestellt und jetzt kriege ich die letzten 3 Jahre. Bei uns war es vor einem viertelhalben Jahr so. Ja. Und das ist... Und dann denkst du, ja, Warum nicht schon immer? It's been way too long. Ja. Und also, es ist so toll, wenn du das plötzlich kannst. Und du fragst dich halt, warum konntest du das nicht? Und ich meine, die Antwort ist, liegt auf der Hand. Fucking Banken wollen dir jeden Cent rausziehen, den sie können. Und so alte Kontoauszüge anfordern, ich weiß nicht, ob du das mal machen musstest, aber wenn du da keinen bei der Bank kennst, dann kostet das lächerlich hohe Preise. Also das ist so, die SMS, ich weiß nicht, 5 bis 10 Euro für einen Kontoauszug. Tja, so ein bisschen. Auf der anderen Seite sind die Kontoauszüge mittlerweile nicht mehr leserlich, weil SEPA dir einen 300-Zeichen-String ohne Leerzeichen da anzeigt. Nice. Was ich total strange finde, weil sie haben extra noch ein zusätzliches Feld eingeführt bei SEPA. Mhm. Ich glaube, Verwendungszweck hast du und du hast noch ein extra Feld. Es wird bloß in diesem Kontoauszug nicht getrennt dargestellt. Oh, super. Da muss man auch nochmal richtig nachbessern. Ja, aber es ist erstaunlich, was man vor 10 Jahren noch alles nicht machen konnte im Internet. Mhm. Wo du irgendwo hinlatschen musstest. Ja. Um Dinge zu tun. Ja. Deswegen glaube ich, das wird sehr, sehr schnell gehen, dass man sagt, oh Gott, Mann, gehe ich jetzt dahin oder und kann jetzt mit Apple Pay bezahlen, mal schnell, oder muss ich jetzt noch zur Bank latschen? Und na gut, du hast meistens eine Kreditkarte dabei, insofern ist es nicht ganz so schlimm. Ja, aber ja, wäre schon schön. Aber ich glaube, das wird sehr schnell gehen. Ja. Zumindest in Amerika. Den Rest der Welt, wer weiß. Ja, angedeutet war Anfang des Jahres, gibt es das wohl dann noch woanders. Mhm. Noch woanders ist meistens Deutschland mit dabei. Manchmal ist es aber auch UK los. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann eine Mackie zahlen kannst, weil die sind ja eh so technisch immer relativ fortgeschritten. Wo? McDonald's. Ach so. Also ich kann mir vorstellen, dass Deutschland bei so einer Entwicklung relativ spät drankommt, weil wir sind ja nicht dafür bekannt, dass solche Sachen. Ja, ja. Ich denke, du brauchst so jemand wie McDonald's, der halt so sagt, hier ist eine große Kette, die viele, viele Kunden hat, die diese Technologie mal so vorführt und benutzen lässt und dann ziehen andere nach, vermutlich. Aber so ein Walgreens brauchst du. Genau, das war es dann, glaube ich, auch schon mit iOS 8. Ja, 8.1. Viel mehr. Nee. Also, sie haben alles nochmal wiederholt aus der letzten Keynote, wie toll das immer noch ist. Aber da kam nichts Neues. Nee. Und dann ging es direkt weiter zu WatchKit, also zur Apple Watch und die tolle Neuerung. Es gibt jetzt dann WatchKit. Ja. Und zwar im November wird das wohl an die Entwickler ausgeliefert. Wann November wissen wir nicht, kann auch Ende November sein. Und Apple arbeitet oder hat jetzt schon in der Zeit mit größeren Unternehmen zusammengearbeitet, die jetzt schon was für WatchKit gemacht haben. Die Slides, die sie gezeigt haben, haben mal wieder sehr meine Widget-Befürchtung getriggert. Ja, es sieht so Dashboard-mäßig aus. Das sah jetzt alles nicht nach App aus, sondern nach, ich zeig mal 3-4 Informationen an. Mhm. Passiv, relativ. Ja, ich finde es okay. Ich habe im Moment ganz wenig Bezug zu, was will man mit einer Uhr so groß Interaktionen machen können. Also ich bin sehr gespannt aufs WatchKit, weil das wird wieder Beschränkungen bringen, aha, an denen sich abzuarbeiten, glaube ich, sehr viel Spaß machen wird. Ja, welche Technologien, wie schaut die API aus? Läuft da ein iOS drauf und hat man so UIKit und ähnliches? Oder ja, und wie funktioniert das? Rödelt dann das iPhone die ganze Zeit im Hintergrund und macht so Lastarbeit und schickt dann nur so ein Screen rüber zur Watch, oder läuft auf der Watch wirklich ein Programm vernünftig? Also ist das nur ein Fenster zum iPhone oder ist es ein eigenes Device? Das kann man jetzt alles noch nicht sehen. Ich bin gespannt. Ja. Eine Sache, für die Apple Watch tatsächlich cool aussah, war, dass Craig Federighi sie benutzt hat, um seine Präse zu steuern. Ja. Seine Scherzpräsentation. Ja, und das ist natürlich ganz praktisch. Ja. Ansonsten war die mehr Fremdschämen als alles andere. Das war ja. Was ich halt auch noch als Problem sehe, ist, so ein neues Gerät hat ein ganz eigenes, fühlt sich ganz eigen an. Mhm. Und es gibt ja dann auch noch diese Sensoren, die dich berühren, und da ist sehr schwer vorher dafür zu entwickeln, bevor du so ein Gerät in der Hand hältst. Mhm. Weil du nicht weißt, was fühlt sich gut an, was nicht. Auch schon alleine, dass du es am Handgelenk hast. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, welchen Input ich dann machen will. Will ich da touchen? Will ich da swipen? Oder möchte ich das alles nicht? Ja. Wie fühlt sich das an, dieses Rädchen zu bewegen? Will ich das nur, wenn ich jetzt irgendwas einstelle, so wie bei der Uhr selber, was ich selten mache, dann das Rädchen rausziehe und dann was einstelle? Bei einer normalen Uhr fühlt sich's nicht so an, als würde ich das oft benutzen wollen. Ja, so zwischendurch. Nee, sondern das ist dann eher was, ich muss die Hand ans Gesicht führen schon fast und dann da rumdrehen. Das klingt mir jetzt nicht so als User-Interaktion, die ich normal machen würde. Ja. Andererseits ist das Rädchen natürlich, bei der Uhr musst du es ja erst rausziehen, bevor es irgendwas macht. Ich denke mal, bei der Apple Watch kannst du es im normalen Zustand auch schon drehen und oder da interagieren. Gibt es da vielleicht auch noch Gesten? Also das könnte ich mir ja auch vorstellen, dass wenn ich das Handgelenk schüttle oder drehe oder was weiß ich, um was auszulösen in einer App, könnte auch spannend sein. Aha. Weil du dann vielleicht auch was steuern kannst, ganz ohne, also ein bisschen fast so Wii-mäßig oder Kinect-mäßig, dass du dann eine App steuerst. So gehst mit dem ganzen. Und wie ist die Kommunikation zwischen iPhone und Uhr? Kann ich zum Beispiel die Uhr nur als Input-Device für mein iPhone-Spiel benutzen? Viele, viele Fragen, da werden wir im November mehr wissen, und dann muss ich mich, glaube ich, 2 Monate einschließen auf einer verlassenen Insel. Und dann ein irgendwie geartetes Apple Watch Spiel rausbringen. Jo, dann ging's zum Eingemachten. Ja. Joe the Mighty. Ja, Yosemite OS 10.10 ist jetzt da und gibt's zum Runterladen. Das kam ja für mich fast ein bisschen unvermittelt. Also dadurch, dass jetzt, glaube ich, 3 Golden Masters rauskamen, dachte ich nicht mehr daran, dass es jetzt irgendwann, also irgendwie, pluff, jetzt ist es da. Und genauso unspektakulär hat sich das heute angefühlt, es zu installieren. Mhm. Das war 1-2 Knöpfe drücken und dann war es plötzlich da, und es fühlte sich auch nicht an wie früher, oh Gott, ja, System updaten, das dauert jetzt einen halben Tag und dann muss man es noch liegen lassen, damit Spotlight sich wieder fängt, sondern es war einfach. Wie lange hast du gebraucht? 1 Stunde? Weiß ich, ja, so 1 Stunde ungefähr. Fand ich sehr angenehm, diese Erfahrung. Mhm. Mit dem ganzen System sind ja auch die iWork-Sachen und wie heißen die anderen? iFun? Nee. Boah, wie heißen die? Die Spaß. iLife. iLife, genau. Apps abgedatet worden. Mhm. Ich habe noch nicht genau reingeguckt. Das Einzige, was ich versucht habe, ist auch gleich gescheitert, nämlich Handoff zum Laufen zu kriegen, nachdem ich nach unzähligen Knopfdrücken es geschafft hatte, mein iPhone 5S mit meinem iPhone 6 Plus in Verbindung zu bringen über Handoff. Mit meinem Computer funktioniert es immer noch nicht. No. Ein paar Tipps trotzdem am Rande. Man muss den iCloud-Account anmelden, man muss Handoff einschalten, war bei mir aber automatisch eingeschaltet nach dem Update, und Bluetooth einschalten. Okay. Das auf beiden Devices. Oh, das ist gut zu wissen. Ich habe Bluetooth immer aus auf dem Phone. Ja, ich auch überall. Hat aber nicht geholfen. Pro-Tipp. Wird immer noch nicht angezeigt. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, bei meiner anderen Handoff-Erfahrung. Ich finde, das ist der Tod so einer Technologie. Weil wenn die nicht einfach out of the box funktioniert, dann, wenn die nicht einfach da ist nach dem Update, dann wird sie halt nicht benutzt. Fucking Bluetooth. It just works, except when it doesn't. Und was ich auch sehr lustig fand, war, nachdem ich mein System abgedatet habe, da war dann unten so ein leerer Streifen, das fast noch schlimmer als diese roten Bubbles, die dir immer sagen, hallo, ich will, dass du mich aufmachst. Mhm. Oder springende Icons, die ich auch ganz fürchterlich finde, die sagen, hallo, klick mich an. Mhm. Unter einer App, und ich habe sie geöffnet, und das war der App Launcher. Und ich weiß gar nicht mehr, seit wann es den gibt, aber ich hatte komplett vergessen, dass es überhaupt den App-Launcher gibt. Mhm. Ich habe den nicht mehr aufgemacht. Ich glaube, das war im vorletzten System. Oder war das Mavericks? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Na, das war schon vor Mavericks. Der und die Apps, die abgedatet wurden, hatten dann ganz grauenhafte Glitzersternchen um sich. Ja. Also finde ich ganz lustig. Ja, es ist doch so, dass die meisten Features in der Versenkung verschwinden. Ich habe ja auch viel geredet über die Badges, mhm. über die Etiketten. Am Anfang 2-3 Mal benutzt und dann nie wieder. Den Tapped Finder habe ich nicht mehr benutzt. Etiketten, was war das nochmal? Ja, du kannst ja jetzt seit Mavericks alle Dateien mit Wörtern kennzeichnen. Also Tags machen, ja. Genau. Aber halt mit Wörtern, die auch von Spotlight gefunden werden. Das ist so die Metadatensuche. Richtig, und da bist du nicht mehr dabei? Und das ist nicht das so. Habe ich komplett aufgegeben. Okay. Weil ich benutze es halt, wenn wir mit unserem Grafiker so kommunizieren. Wir müllen beide unser Zeug in die Dropbox. Und wenn ich ein Asset dann sage, das ist jetzt gut, dann gebe ich dem das Tag okay und das ist dann grün. Und dann sieht man halt, dass ja, also die Dateien so grüne Punkte haben. Eine Datei grün machen oder rot machen, das mache ich auch immer noch. Okay. Aber jetzt mir da Tags auszudenken, um zu filtern und genau reinzuschreiben, was ist es, das habe ich dann nicht durchgehalten. Das Housekeeping ist halt nervig. Also das dann konsistent halten und updaten und so. Das ist dann oder den Tapped Finder 2-mal benutzt und das war's. Also da sind viele Neuerungen in den letzten Jahren gekommen, die wirklich nicht verfangen haben. Sowas wie Spotlight auf der anderen Seite benutze ich dauernd. Gestern ist mein Spotlight-Index kaputt gegangen. Da wusste ich gar nicht, wie öffne ich jetzt meine Programme? Wo sind die denn? Da hätte mir dann der App-Launcher geholfen. Aber den hast du ja schon aus dem Dock geschmissen gehabt. Nee, der war im Dock, glaube ich. Ach so, den hast du nicht angeklickt. Aber einfach nicht mehr. Was ich auch gemerkt habe, was ungünstig ist, wenn jetzt Handoff irgendwann funktioniert, ist, wenn du einen Dock hast, was rein und raus fährt und sich dabei vergrößert, weil du musst es erst rausfahren lassen, dann musst du ganz nach links scrollen, damit ich habe halt relativ viele. Weil links am linken Rand vom Dock kommen so diese Notifications, hey, hier ist was du per Handoff übernehmen könntest. Du liest auf deinem iPad gerade Webseite XY. Ja. Ich frage mich, wie das mit dem Privacy-Modus ist. Ob der dann Handoff verhindert? Keine Ahnung. Hoffentlich. Also wir werden sicherlich in Zukunft noch mehr über die Features von Yosemite sprechen. Ein Ding, was ich noch rauspicken wollte, ist die iCloud Drive, was irgendwie so gleichzeitig toll und grausam ist. Der schmerzhafte Teil zuerst, der kommt nämlich auch zuerst, wenn du iCloud Drive benutzen willst, kommt erstmal ein Dialog, der dem normalen Mensch sagt, spinnst du, tu das nicht, weil wenn du iCloud Drive hernimmst, dann können plötzlich deine ganzen anderen Geräte kein iCloud mehr. Aber war das nicht bloß bevor Yosemite? Also ich habe das gerade auf meinem, ich habe noch kein Yosemite. Ich habe das gerade auf meinem Phone gehabt und der listet halt dann so deine Geräte und sagt, diese Geräte musst du dann alle auf iCloud Drive upgraden. Da stand halt mein Rechner mit drin, wenn ich den auf Yosemite update, ist der wahrscheinlich schon iCloud Drive bereit. Ich schätze mal, dass diese Nachricht verschwindet, aber das war natürlich tatsächlich idiotisch. Und das ist halt der totale Adoption-Roadblock. Das ist halt da, wenn iCloud Drive nur ganz, ganz langsam abhebt, dann brauchen die sich nicht wundern. Ansonsten, ich habe noch nicht ganz verstanden, was es ist. Es ist eine Art Dropbox. Ich denke, es ist eine Dropbox. Aber deine Dateien sind tatsächlich nur im Netz und nicht gespiegelt oder doch gespiegelt? Also ich denke mal gespiegelt. Weil das ist halt Segen und Fluch mit dem Spiegeln. Klar. Aber ich meine, für mich wäre Dropbox sehr viel nützlicher, wenn sie nicht gespiegelt werden, weil sie müllen mir so die Festplatte zu, ja, dass ich immer ausschalten muss. Selective Sync machen und das rausklicken, ja, und ja, dann am nächsten Tag brauchst du das, was du gestern gelöscht hast. Ja. Also die müssen lokal cachen. Wenn du das Numbers Sheet anschaust, das ich da habe, das 10 oder 20 Megabyte ist, saug mal 20 Megabyte so schnell aus dem Netz, weil du das bearbeiten willst. Also ich denke, da führt kein Weg drum vorbei. Das ist so, wie Dropbox funktioniert, mit ein bisschen besserer App-Integration, dass die halt so wissen, ich schreibe jetzt in die iCloud. Schön ist geworden und ein bisschen näher an Dropbox ist, dass man jetzt im Finder so in iCloud Drive reinschauen kann und da sieht, was da für Dateien liegen und auch so von Hand selbst Dateien dazulegen kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du da tatsächlich Dateien, die in iCloud liegen, über dein iPhone da reingelegt, dann da auch physisch rausholen. Geht das? Physisch? So Papier? Naja, so richtig rausziehen und aufmachen und so. Du meinst auf dem iPhone öffnen und bearbeiten? Nein, also bislang war es ja immer so, iPhone ist in sich geschlossene Welt und Mac ist in sich geschlossene Welt und du hast dieses komische Öffnen-Interface, mit dem du über iCloud, aber du hast die Datei nirgends gefühlt, wenn du sie nicht kopierst. Mhm. Und jetzt ist die eben in diesem Ordner mit drin und du kannst die, glaube ich, auch rauskopieren, oder? Schaut so aus, ja. Also auf den Phones bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es müsste schon so sein. Also was mich halt besonders freut, ist die, das müsste, boah, informiertes Hintergrundwissen, meine Damen und Herren. Das ist eine gute Frage. Siehst du, weil ich noch nicht auf iCloud Drive umgestiegen bin, weil ich noch kein Yosemite habe, kann ich das jetzt überhaupt nicht beantworten. Ich glaube, wir liefern das nach nächstes Mal, wenn wir dran denken. Oh je. Und dann gab es noch ein letztes Ding zu Yosemite. Es gab eine Präsentation, die so eine 20 Minuten Slapstick-Einlage war. Ja, boah. Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber es war, du hast dir den Arsch abgelacht, wie wir es angeguckt haben, und ich habe irgendwie den Kopf in den Händen vergraben, weil mir das so peinlich war, entfernt, und Craig Federighi hat einen Nicht-Brüller nach dem anderen gelassen. Und ja, Craig Federighi fand ich auch nicht so lustig, aber Stephen Colbert fand ich am Anfang zumindest lustig. Stephen Colbert hat halt schön Apple getrollt. Ich fand das gut. Und was ich unglaublich komisch fand, aber ich mir vorstellen kann, dass man es genauso fürchterlich zum Fremdschämen findet, war dieses Video mit der Einlasskontrolle. Ich fand das einfach... Also das war so. Ich fand es auf den Punkt gemacht. Du kannst es sehr peinlich auch machen. Aber es war okay gemacht. Ich fand den zweite Sequenz, wo der Security dann der den Handshake nicht gescheit macht, rauswirft, fand ich irgendwie blöd und viel zu lapidar abgehandelt. Aber so gemacht war es okay. Aber so von der Witzigkeit war es halt so Paul and Storm Level von Comedy. Also nicht so richtig lustig. Also ich fand es unglaublich lustig. kann aber jeden verstehen, der sagt, oh Gott, geht mir da. Ja. Ja, nachdem es also nochmal richtig lustig geworden war. Ah, Stephen Colbert. Wer es nicht gesehen hat, Stephen Colbert hat einen ganz tollen Witz gemacht. Er hat gemeint, Craig, ich schaue mir gerade mein Handgelenk an. Weißt du, was ich da sehe? Mein Handgelenk. Wo ist die Apple Watch? Macht mal hin. Und ich... Stephen Colbert ist toll. Genau. Danach ging es dann ans was alle dazu, erwartet warum haben. Überhaupt dieses Event da war, nämlich Informationen, die nicht schon jeder kannte. Obwohl das auch nicht wahr ist, weil die auch schon jeder kannte. Ja, auch wieder neue Geräte. Ja, das und iPad. Es ist schon traurig, wenn man so neue Geräte vorstellt und es kommt so ein Gainer nach dem anderen. Das iPhone Plus 6 Plus Plus haben sie vorgestellt. Unter Codenamen iPad Air 2. Ja. Das ist jetzt dünner und hat einen besseren Schirm und ist schneller und die Grafik ist schneller und die Kamera ist besser und die FaceTime-Kamera ist besser und das Mikro ist besser und es hat Touch-ID. Und was es nicht hat, ist Apple Pay. Eine NFC-Gedöns. Also du kannst es nicht an die Bezahlbeule an der Kasse hinhalten. Aber im Internet kannst du auch mit Apple Pay zahlen. Aber es merkt sich deine Kreditkarten und du kannst dann so mit deinem Daumen im Internet bezahlen. Also bei dem iPad Air habe ich mir gedacht, das hätten sie auch beim letzten Event vorstellen können als einfach noch größeres iPhone. Ja, ich meine, das ist so ein... Sieht jetzt fast genauso aus. Es gibt es jetzt auch in Gold. Soll man noch mehr darüber sagen? iPad Mini 3 wurde in dem Zug auch vorgestellt. Mhm. Da sieht es auch ähnlich aus. Ja, Tito. Es wird in allen Metriken, die es so gibt, ein Stück besser. Sie haben jetzt auch die Macht drin, also diesen M8-Prozessor mit Barometer und Lagesensor und Gyroskopen und schlag mich tot. Und was ich ganz lustig fand, der Prozessor ist der A8X, was so passte zu iOS 8 und macOS X. Fehlt noch das A. Ja, ja, ich habe ja spekuliert, dass WatchKit dann den Codenamen A hat. Weil es ja das erste ist auch. Passt doch irgendwie. Mhm. Naja, also relativ unspektakulär, aber gute Weiterentwicklung von den ganzen Geräten. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Kamera nicht raussteht. Das stimmt, ja. Also wahrscheinlich ist das Gerät halt einen Millimeter dicker als das iPhone. Echt, meinst du? Das ist doch irgendwie... Oder die Kamera ist schlechter. Dünner als das iPhone. Ich glaube, die Kamera ist schlechter. Hm. Was strange ist, weil Fotos mit einem Telefon machen, aber Fotos mit einem iPad machen ist dann noch seltsamer als Fotos mit einem Telefon machen. Deswegen verstehe ich es wieder ein bisschen, dass die Kamera im Phone besser ist. Weil das hast du halt immer dabei und kannst schnell rausziehen. Fotos mit einem iPad machen ist immer noch super umständlich. Ja, interessant an der ganzen Sache fand ich das Produkt, die Produktpalette, die wir jetzt haben in der iPad-Schiene. Mhm. Und die tut schon ein bisschen weh als Entwickler, denn sie haben jetzt einfach das iPad Mini Non-Retina im Preis runtergesetzt. Der Dorn steckt immer noch verfügbar. Und das Problem ist nicht mal das Non-Retina, das ist ärgerlich, aber nicht das Hauptding, sondern die Prozessorleistung, das haben sie auch selber gezeigt, hat sich so extrem verändert beim iPad, dass du eigentlich nicht die gleiche Software machen kannst für das Top-Device und für das Älteste. Und ich weiß nicht, du kannst halt, wenn du Software in den App Store reinbringst, kannst du hier nicht sagen, bitte, das ist eine App, die läuft auf allen iPads und das ist eine App, die läuft ab iPad Air oder so. Aber das ist doch die Realität. Also ich kenne gerade grafikintensive Spiele, kenne ich einige, die sagen, for best results, nimm lieber das neueste Gerät. Ja, aber das steht dann halt in der Beschreibung des Spiels drin, wo die keiner nicht einfach drin liest. Du hast ja kein Häkchen, dass du sagen kannst, Achtung, Warnung, das solltest du nicht für dieses Gerät runterladen. Ja. Also weiß nicht genau, was... Da ist, glaube ich, so, dass die gängige Praxis ist halt, die neueste Generation kann alles und die davor, die sind im absteigender Art dann zuckelig und schlechter. Vielleicht, außer, wenn du Apple Pay einbaust oder so, kannst du es verhindern. Ja, also das ist die große Frage, ob man jetzt noch ein Non-Retina iPad Mini sich kaufen sollte, auch wenn es dann jetzt bei $250. Ja, ich meine, der Abstand ist halt winzig. $250 fürs kleine, fürs Einser und 300 fürs Zweier. Dafür hast du Retina. Ja, ja, aber ist solche, auch komisch, produktpalettenmäßig, ja, auch eine komische Entscheidung. Solche Abstände führen ja dann halt auch immer dazu, dass du sagst, ja gut, die 50 Euro lege ich noch drauf. Die tun dir vielleicht mehr weh, wenn es das kleine Produkt gar nicht gibt. Stimmt, dass da so ein Platzhalterchen ist, das sagt, okay, du zahlst jetzt 250 Euro in deinem Kopf, und dann handelst du dich selber halt noch ein bisschen hoch, weil was du für die 50 Euro kriegst, das ist ja der Wahnsinn. Also 250 Euro plus 50 Euro ausgeben ist ja wesentlich weniger als 300 Euro ausgeben. Ja, das ist bekannt. Ja. Das kann man rechnerisch quasi nachweisen. Und dann kam ja eigentlich. Genau, und dann kam. Dann kam so das eigentlich das Highlight, finde ich. Was wir uns so ein bisschen gewünscht haben, obwohl es keiner von uns will. Ja, also ich muss da ehrlich sagen, ich hätte es mir vor ein paar Jahren viel mehr gewünscht als jetzt. Ja, also löst doch auf. Aber irgendwie, ich hätte es trotzdem gern. Also es gibt jetzt ein iMac Retina. Endlich. Nice. Und das stelle ich mir toll vor. Das einzige Problem, ja, was ich damit habe, ist, ich bin halt sehr mobil beim Arbeiten. Ich arbeite nicht am gleichen Platz. Mhm. Das ergibt für mich keinen Sinn, ein iMac zu holen. Ja. Noch aber dazu, wenn ich einen holen müsste, würde ich sofort auf den Retina gehen, weil so ein riesiges Pixel, so ein riesiges Display in so einer Auflösung. Mhm. Noch dazu, das Ding einiges kostet. Also so der billigste Retina iMac kostet 2.500 Dollar. Das ist schon, das ist nicht so eine Anschaffung für, wo du sagst, unterwegs habe ich meinen Laptop, aber daheim habe ich den großen Schirm. Ja. Außer du bist dauernd daheim und fast nie unterwegs. Aber ja, ist schon eine Ansage, so ein Preis. Ja. Also, ja. Ansonsten kann man über den auch nur sagen. Toller, neuer, schneller. Ja. Kann alles kein Touch besser. ID. Kein Touch-ID. Kein Touchscreen. Kein Touchscreen. Ja, und dann war das Apple-Event schon fast rum. Aber es gab noch, und das war interessant, die Zusammenfassung, sozusagen eine kleine Ansprache an die Apple-Jünger, um das alles mal so in Kontext zu stellen. Und dann gab es dieses Video, was eben ging vom iMac hinunter bis zur Apple Watch. Und sozusagen gesagt hat, okay, wir haben jetzt das war die Ansprache von Tim. Ja, wir haben jetzt so eine kontinuierliche Produktpalette für alle Situationen in deinem Leben, wo dich dein Apple-Produkt begleiten kann. Und das ist ja auch die neue Strategie mit Handoff, wenn es funktioniert. Und solchen Sachen, dass du mittlerweile halt integrierst, die verschiedenen Geräte. Und dann haben sie halt gezeigt, den iMac, da sitze ich am Tisch und arbeite dran und dann hole ich meinen Laptop, weil ich ans Fenster gehe. Entschuldigung. Ans Fenster gehe. Und dann gehe ich auf die Couch und hole mein iPad raus. Und ich hatte erwartet, dass danach dann die Toilette mit dem iPhone kommt, was realistischer gewesen wäre. Aber wir sind in Amerika, das kann man da nicht zeigen. Da stand dann irgendwie ein Typ, hat sein iPhone in der Hand gehabt. Und dann kamen noch die Joggingklamotten und die iWatch. Und das ergibt Sinn. Das ist auch, glaube ich, sinnvoll, diese vereinheitlichte Palette mal so darzustellen, weil sie ja auch so irgendwie so diesen Anspruch von Apple zeigt, du machst dir das Leben viel leichter, wenn du diese Geräte von einem Hersteller hast. Ja, aber bei die Ausstattung, da hast du halt dann so, du musst bloß einen Apple Designer gewinnen. Dollar reingeschmissen, um mobil zu sein. Nicht mobil, um komplett dein ganzes Leben durchdringend ausgestattet zu sein. Ja, also von einem alter Mann schreit Wolken an Standpunkt ist irgendwie ist die Ästhetik von Apple-Präsentationen nicht mehr das, was es mal war. Also unterm Steve hätte es diese Präsentation so nicht gegeben. Und die Selbstbeweihräucherung von Apple geht weiter. Und es ist nicht mehr, guckt, was wir Tolles machen, sondern es ist jetzt so, guckt mal, wie toll wir sind und was unser ganzes Sein und Ethos ausmacht, ist, dass wir total super sind und die Welt verbessern und das Leben bereichern. Und ach ja, mich spricht es weniger an als der alte Stil. Vielleicht ist es einfach, dass ich alt wäre und Veränderung für mich jetzt was Doofes bedeutet. Was hat denn für dich den alten Stil ausgemacht? Der alte Stil war irgendwie, guckt euch diesen geilen Scheiß an. Mhm. Und der neue Stil ist, versucht das Ganze auf eine höhere Seinsebene zu heben, wo dann dein Leben an sich verbessert wird und einen tieferen Sinn gewinnt, dadurch, dass du diese tollen Produkte benutzt. Okay, die Überhöhung, da habe ich auch ein bisschen meine Probleme mit, aber ich finde es keinen dummen Schachzug, auch zu vermitteln, wie die Dinge ineinander greifen. Mhm. Und es ist ja eigentlich auch so, dass sie jetzt erst ineinander greifen. Also, dass jetzt erst sich jemand dran gesetzt hat und hat gesagt, es sind jetzt nicht völlig unterschiedliche Produkte, die nichts miteinander zu tun haben, sondern wir versuchen, da Brücken zu schlagen. Und ich muss sagen, ich finde schon fast ein bisschen creepy. Ich finde es, also da läuft mir fast schon ein Schauer den Rücken runter. Wenn ich sehe, wie jetzt so alle Puzzleteile zusammenfallen in der letzten Zeit, wo alles so ein kleines Rädchen in diesem Getriebe ist, dass die Touch-ID und der Apple Pay und die Watch und das HealthKit und alles, und als hätten die angefangen, so ein Gemälde zu malen, so pointillistisch, ich male jetzt einen Punkt da und da einen Punkt und so weiter, und am Ende siehst du, boah, sie haben jetzt mein ganzes Leben übernommen und es ist alles... hat alles seinen Platz und unterstützt sich gegenseitig. Ja, und die Stoßrichtung mit der Apple Watch ist natürlich dann eine konsequente Weiterentwicklung von dieser Richtung. Und das ist gefährlich, aber auch interessant zu sagen, wir bringen die Apple Watch, ohne zu sagen, die Apple Watch ist genau das und das ist der Zweck der Apple Watch. Mhm. Sondern die Apple Watch funktioniert für mich auch jetzt gerade eher in diesem Ökosystem als Produkt, wo sich harmonisch mit einfügt, als sagen zu können, es ist genau diese Killer-App. Mhm. Oder diese Killer-Anwendung. Stimmt, was ja beim iPhone anders war. Beim iPhone, das war so das erste Smartphone, das man auch bedienen konnte. Ja. Und hat sich zu viel darüber hinaus entwickelt. Ja. Die Apple Watch, das stimmt, das ist halt, abgesehen davon, dass der Name halt sagt, okay, es ist eine Uhr, obwohl das wohl mehr den Platz, wo du sie dabei hast, bezeichnet, als was sie macht. Mhm. Und was du damit machen kannst, ist so, wird, wie du gesagt hast, absichtlich vage gehalten und offen gelassen. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe das gleiche Gefühl wie beim iPad. Wer braucht sowas? Und beim iPad bin ich auch total daneben gelegen, weil ich gedacht habe, das kann nichts werden. Das braucht keinen Schwein. Und ich denke, dass es bei der Apple Watch genauso wird, dass die auch ein super Erfolg wird. Ja, ich glaube, da wird auch viel erst passieren, wenn sie da ist. Hm, ja. Also das ist ein Gerät, was viel, was zum Durchbruch von einigen Ideen, die schon lange rumschwirren, beitragen kann. Eben zum Beispiel die Automatisierung, Schlüssel, HomeKit. Die automatisierte Steuerung von Licht oder was weiß ich, was du halt dann mit dem iPhone doch nicht machst. Stimmt, weil du es nie rausholst, weil das einfach ein Schritt zu weit ist. Aber die Apple Watch, wenn du die immer dran hast, dann kannst du von der aus auch deine Jalousien zumachen oder unten die Fenster zu oder sowas. Stimmt schon. Ja. Oder das Bezahlen, das ist wahrscheinlich mit der Apple Watch noch angenehmer als mit dem iPhone. Kann sein, ja. Das ist natürlich, das stimmt, ja. Na gut, ja. Wir werden sehen. Ich glaube, das war's dieses Jahr mit Apple Events, oder? Glaubst du, da kommt noch was? Nee, ich glaube, der Sack ist zu. ein größeres Produkt als den iMac wird es wahrscheinlich auch nicht geben, so schnell. Nur der Apple TV, der passt da überhaupt nicht rein. Ach, was auch noch abgedatet wurde, sagen wir es der Vollständigkeit halber, der Mac Mini. Ja, stimmt. Kann jetzt auch mehr. Mai. Ja, Martin hätte jetzt bestimmt eine tolle Überleitung aber der kann gerade nicht. Reden wir über was Unerfreuliches. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber geredet, dass im Internet gerade eine ganze Menge Entwickler und speziell Entwicklerinnen, speziell Frauen gerade belastet und harassed, belästigt werden. Das reißt nicht ab. Es verschärft sich eher noch. Also die Woche hat es irgendwie gekracht. Also die Woche ist deutlich stärker geworden. Also wir reden gerade über Brianna Wu. Entschuldigung. Brianna Wu von Giant Space Cat, die Revolution 60 gemacht hat. Das du ja auch erwähnt hattest. Ja, genau. Das ich auch gespielt hatte. Die ist, die hat ja auch einen Podcast, Isometric Show. Und das Ganze ging so an, dass ein Fan von Isometric ein Meme gemacht hat, in dem er sich über die Leute, die unter Gamergate vorgeben, das gegen die Korruption im Journalismus zu sein, lustig gemacht hat. Mhm. Und irgendwie muss es den Mob so erzürnt haben, dass kurz darauf zuerst dieses Meme übernommen wurde und halt, keine Ahnung, Brianna Wu zugespammt wurde mit vielen Ausgaben dieses Meme-Bilds, hat dann einen Tag gesagt, ich bin mal kurz weg von Twitter. 24 Stunden später kam sie wieder und hat gemeint, ich so leicht könnt ihr mich nicht verjagen. Woraufhin dann sie ziemlich flott gedoxt wurde, also ihre Privatadresse veröffentlicht und auch die dazugehörigen Morddrohungen ließen nicht lange auf sich warten. Sie selber hat dann ihr Haus verlassen, die Polizei gerufen, ist, glaube ich, noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Ja, und sie persönlich handhabt das Ganze auch wieder ein bisschen anders, so wie jedes von diesen Stories so ein bisschen anders läuft. Sie sagt im Moment, sie lässt sich nicht davon einschüchtern und ist jetzt an die Medien gegangen. Irgendwie hat auch so das amerikanische Fernsehen da Interesse dafür bekommen und jetzt ist so ein bisschen über den Tech-Dunstkreis hinaus Gamergate auch bekannt geworden. Mhm. Ja, das. Ich habe immer von Woche zu Woche immer mehr so das Gefühl, ja, was willst du dann noch groß sagen? Das ist so, okay, wieder Ich finde es erstaunlich. Also ich glaube, wir müssen über Gamergate immer wieder reden, weil Leute, die sich wenig damit beschäftigt haben, die fressen einfach das Argument der Gamergater, ja, wir wollen doch bloß gegen die verrottete Korruption. Ethik und Korruption in Spielen aufbegehren. Hm. Lustigerweise habe ich kaum Gamergate-Inhalte darüber gelesen, wo es mal um Game Ethics ging. Ja. aber gut, mag ja sein, dass es da Leute gibt, die das machen. Aber ich finde, das Argument verfängt halt einfach nicht mehr und man darf es auch nicht einfach so schlucken und sagen, ich halte mich da raus, mir ist egal. Ja, die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Nee, so ist es halt nicht mehr. Wer sich wirklich um Korruption im Spielejournalismus, wer sich dafür interessiert, der hätte ganz andere Möglichkeiten, da zu kämpfen oder das zu tun. Es gab ja auch sogar Vorschläge für andere Hashtags und so weiter. Ja, und es gibt genug Leute, die das auch schon lange tun. Lustigerweise Journalisten, Videospieljournalisten, die über die Korruption im Videospieljournalismus schreiben. Speziell denke ich da an Maddie Myers, die schon lange, für die das schon lange eins ihrer Themen ist, die auch auf einer der Verschwörungstheorie-Diagramme auftaucht von korrupten Journalisten. Ja, also ich kann einfach Gamergate nichts Gutes abgewinnen. Das hat seine Anfänge in einem Ex, der beleidigt war und wüste Behauptungen über seine Ex, mit der er zusammen war, ins Internet gestellt hat, dass die mit Journalisten geschlafen hätte, damit sie gute Reviews kriegt. Daraufhin ist eine Welle der Belästigung losgebrochen, die sich dann ausgebreitet hat auf andere Entwicklerinnen. Hauptsächlich, irgendwann kam dann das als nachträgliche Rechtfertigung, dass Korruption im Journalismus so bekämpft werden soll dazu. Und es ist bis jetzt noch kein einziges Mal irgendwas dazu gesagt worden. Wie du gesagt hast, dass irgendeine Form von ernstzunehmender Korruption irgendwie auch nur thematisiert wurde. Also das eine, Sex gegen gute Reviews, das gründlich widerlegt wurde. Ja. Und das zweite, der Artikel Gamers Are Over von Leigh Alexander, wo sich halt die Bewegung ans Bein gepisst gefühlt hat, sind so die zwei Talking Points, die ich höre oder die ich lese, und ansonsten gibt's da nichts. Also es ist bizarr. Und es ist so leicht, diesen Leuten zuzuschauen dabei, wie sie sich organisieren und wie sie sich absprechen, was sie als nächstes für Kampagnen machen, sei es Intel anschreiben oder sei es mal wieder die Privatadresse von jemandem rausfinden. Und das ist halt das ist so total offen am Tageslicht, was sie machen. Aber sie, ja, ich ich merke, ich komme ins Ranten. Das ist so, es beißt sich total mit der Behauptung, dass alles, was Schlimmes passiert, ist entweder erfunden oder war gar nicht Gamergate. Und alles, was, ja, ansonsten passiert ja nichts. Und die Bewegung hat aber das hehre Ziel, irgendwie Korruption zu bekämpfen. Ja, ich kann mich nur wiederholen, weil diese Bewegung keinen Inhalt hat. Ich höre jetzt auf. Ja, die schlechten Neuigkeiten reißen nicht ab. Anita Sarkeesian ist bekannt durch die Tropes vs. Women Videos, die sie macht, wo sie analysiert, wie Frauenbilder in Videospielen sind und wie es auch viele schädliche Frauenbilder in Videospielen gibt. Die ist im Moment ein bisschen unterwegs und hält Vorträge. Also sie hat auf der XOXO eingehalten. Ich weiß gar nicht, wo noch, aber sie hat noch ein, zwei gehalten und wollte jetzt auch in der Utah State University sprechen. Im Rahmen, schlecht vorbereitet. Nein, sie wollte für den Center for Women and Gender Studies, also wie heißen das auf Deutsch? Gender Studien? Gender Studies, ich kenne das als Gender Studies auch in Deutschland. Einen Vortrag halten. Daraufhin hat die Universität einen Brief, eine E-Mail bekommen, in der jemand detailliert schildert, wie er an der Schule ein Massaker anrichten will, wenn dieser Talk tatsächlich passieren soll. Soweit so schlecht. Aber die Reaktion von der Universität ist halt ein bisschen erstaunlich gewesen. Und zwar, die Universität hat veröffentlicht, es gab eine Droh-E-Mail. Mhm. Wir halten am Programm fest. Mhm. Anita Sarkeesian hat dann die Uni kontaktiert. Nicht andersrum, was ich schon ein bisschen erstaunlich finde, aber gut. Hat die Uni kontaktiert und gesagt, ja okay, was macht ihr denn als Sicherheitsvorkehrungen? Ja, wir stellen da ein paar Polizisten hin. Okay, wie ist es so mit Waffenkontrollen? Stellt ihr dann einen Metalldetektor hin oder tastet ihr die Leute ab? Ja, nee, dürfen wir nicht. Das fand ich die absurdeste Pointe dieser schrecklichen Geschichte. dass du in Utah offensichtlich keine Waffenkontrollen machen Wenn darfst. Wenn du ein Concealed Carry Permit hast, also so einen Waffenschein, dann darfst du deine Waffe in öffentliche Gebäude mit reinnehmen. Und also ich sag WTF, also es muss doch irgendwie sowas geben wie Gefährdungslage. Also es muss doch irgendwas geben, wo du sagen kannst, dieses Gesetz regelt nicht jede Sekunde des öffentlichen Lebens, sondern wenn es da akute Anzeichen gibt, kann man davon abweichen. Ich meine, ja, das ist der Grund, warum der amerikanische Präsident so selten in Utah ist. Tja. Ja, also absurde Geschichte, und es ist sehr, sehr traurig, dass es mittlerweile so weit ist, dass du erfolgreich damit sein kannst, Drohungen zu machen und dann eben auch Vorträge zu verhindern. Ja. Immerhin ist das FBI wohl jetzt aufmerksam geworden auf die ganze Geschichte. Ja, also es ist Publicity. Es macht sowas ein bisschen bekannter, und es ist nicht so, dass man Vorträge von Anita Sarkeesian jetzt in der Universität Utah hören müsste. Die gibt's im Internet, und vielleicht ist es dadurch ein bisschen bekannter geworden. Also der. Ja, aber es ist trotzdem. Also das, was du da sagst, wird ja lustigerweise auch immer als Argument genommen. Die wollen ja alle nur Publicity. Finden ihre eigenen Drohungen, schreiben ihre eigenen Drohungen selber. Ich finde es sehr traurig, dass es nicht stattfinden kann, egal ob es stattfinden müsste. Ja. Ja. Und ja. Es ist sowieso immer sehr, sehr erstaunlich, wie Frauen vorgeworfen wird, dass sie Publicity wollen, und bei Männern ist das eine positive Eigenschaft, wenn sie Publicity wollen. Mhm. Gut, ja. Das ist alles sehr traurig. Ja. Ist das nächste Thema traurig oder ist es doch nicht traurig? Das nächste Thema ist könnte traurig sein, hat aber ein gutes Ende, vielleicht. Dropbox wurde gehackt, sagt man, hat man gehört. Stellt sich raus, Dropbox ist gar nicht richtig gehackt worden, sondern es ist jemand an eine ganze Menge Passwörter gekommen, die nicht direkt was mit Dropbox zu tun haben, und hat dann die Benutzernamen und Passwörter auf Dropbox durchprobiert und das auch so veröffentlicht und halt versucht, diese Informationen, diese Liste zu verkaufen. Oh, okay. Oder? Ja, das kann schon sein. Ich habe es nicht so arg verfolgt, die Geschichte. Ja, also es ist auf alle Fälle, Dropbox empfiehlt, ein eindeutiges Passwort zu verwenden und Two-Factor-Auth anzuschalten. Das sind beides gute Ratschläge. Das sollte man machen. Wenn man auf Dropbox das Standardpasswort hat, das man überall auch sonst hat, dann sollte man es mal ändern. Dropbox. Du hast das gleiche Passwort. Geil. Ja. Ja. Gut. Wir bleiben beim Hacken. Ja. Und gehen über zu Pudeln. Woher dieser Name stammt, ist mir nicht ganz klar. Das ist ein Akronym. Padding Oracle on Downgraded Legacy Encryption. Ist, denke ich mal, mit viel Gewalt zu einem Akronym gemacht. Also bei dem wenigen, dass ich drüber geredet habe, lass mich mal erklären und du korrigierst mich. Es gibt mehrere Versionen von SSL und es gibt alte Versionen von SSL, und an einer der alten Versionen von SSL gibt es eine große Sicherheitslücke. Ja. So, und das wäre kein Problem, wenn man sagt, ja, dann updatet halt alle. Mhm. Aber du kannst erzwingen, dass die Kommunikation von Servern mit dem alten Protokoll durchgeführt wird. Ja, oder die Kommunikation von Geräten. Mhm. Also wenn du dann deinen Access Point hinstellst, also du machst ein WLAN auf und in dem kann jeder kommunizieren. Und die tolle Kryptographie und Verschlüsselung, die sagt, dass du, obwohl du in einem öffentlichen WLAN bist, kannst du deine eigene Verschlüsselung machen und trotzdem sicher mit deiner Bank reden. Mhm. Und der WLAN Access Point, den du hinstellst, der sagt dann eben, ja, ich spreche nur dieses ganz alte Protokoll. Und die Rechner gehen dann her und sprechen mit dem eben dieses alte Protokoll. Und dieses alte Protokoll hat so einen, da gibt es einen Angriff. Und ich weiß es leider nicht, was genau neu ist, ob der Angriff neu ist oder die Art, wie man zurück auf SSL3 kommt, was das verletzliche Protokoll ist. Jedenfalls gibt es jetzt eine Methode, wie man Daten aus diesem angeblich, also eigentlich verschlüsselten Datenverkehr entschlüsseln und rausziehen kann. Was eben deswegen doof ist, weil im Grunde die ganze Welt noch diesen Fallback auf SSL3 mitmacht. Ja. Handlungsanweisung, was kann man machen? Sicherheitsupdates. Benutzen Sie kein Internet. Ja. Außer um Sicherheitsupdates runterzuladen. Und nicht mal dafür. Ja. Laden Sie Ihre Sicherheitsupdates auf eine CD und tja, finden Sie einen Mac, der noch ein CD-Laufwerk hat. Ja, anyway. Sicherheitsupdate für macOS hat es behoben, kam heute, glaube ich. Wie es mit den anderen OSen aussieht, weiß ich nicht. Jedenfalls rate ich euch, datet ab. Wenn ihr Server betreibt, datet auch ab oder schaut, dass ihr diese Lücke zustopft. Dazu verstehe ich zu wenig von Servern, wie ihr das machen müsst, aber ihr betreibt die Server. Warum fragt ihr eigentlich mich, was ihr da machen müsst? Ja, und nach dem ganzen unerfreulichen Kram noch ein kleiner Konsumnachklapp. Ja, wir haben hier an dieser Stelle die iOS-Adoption eigentlich stehen, aber die überspringen wir mal ganz gepflegt, weil wir die ja schon vorher behandelt haben. Genau, die sollte da auch gar nicht stehen. Ah, du möchtest über das neue Spiel reden, habe ich gelesen. Ja, das Welches neue Spiel? Ich möchte über zwei neue Spiele. Nein, ich möchte über ein neues Spiel reden und über das neue Spiel. Ah. Das neue Spiel ist das Kickstarter-Projekt von MS Pro, aka Michael Seemann, der, weiß nicht, im Januar das oder so 20.000 Euro gefundet hat, um ein Buch zu schreiben über seine Thesen in der Netzwelt, die er da schon länger betreibt. Wie geht man mit dem digitalen Wandel um und so weiter. Und das ist jetzt erschienen. Mhm. Und das Tolle an diesem Kickstarter-Projekt ist, dass es auch kostenlos ist für alle. Man kann sich einfach das PDF runterladen oder was ist, es gibt ja diese SoBooks-Plattform jetzt, die Sascha Lohbuch aufgezogen hat, wo du das Buch lesen kannst und daneben hast du so eine Kommentarspalte, wo Leute Kommentare reinschreiben können. Das ist ganz lustig, Aha. da mal reinzugucken und zu gucken, was da haben sich die anderen dazu gedacht an der Stelle. Witzig. Vom Buch. Und ich finde es sehr schön geschrieben, erklärt auch ein paar so grundlegende Sachen, die ich gar nicht so genau wusste, mit recht einfachen Worten. Ist schön recherchiert, hat viele Anekdoten drin und so weiter. Ich bin noch nicht durch, kann noch nicht sagen, ob ich sage, das Fazit ist jetzt das Tollste der Welt, aber mir hat es viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Wirkt wie ein richtiges Buch und das ist es ja auch. Und das Hauptthema von dem Buch ist jetzt Eigentlich der digitale Wandel, Überwachung, die ganzen Sachen, Plattformen und so weiter, wie hat sich das jetzt verändert und wie müssen wir darauf reagieren? Und die Grundthese ist eigentlich relativ simpel und zwar, es gibt neue Regeln, deal with it, du kannst den digitalen Wandel nicht verhindern, sondern du kannst nur neue Möglichkeiten dann nachsuchen, damit umzugehen. So ein bisschen was Plom-Lom-Pom mit seinem Buch letztes Jahr. Mir fällt es nicht mehr ein, wie es hieß, aber der hat ja im Grunde auch gesagt, so, das Internet ist da, diese Tür ist auf, die geht nicht mehr zu und wir müssen da jetzt mit umgehen lernen und nicht mehr und aufhören zu schreien, dass das geht ja alles nicht und es darf nicht sein. Genau, und der erste Teil beschreibt die aktuelle Situation, da bin ich gerade. Der zweite Teil beschreibt dann auch Ideen, was könnte man ändern, was könnte man machen. Das ist cool, was könnte man tun. Ja. Das ist cool, weil das Buch von Blom, das war so ein bisschen, da hat mir dieser Ausblick gefehlt. Mhm. Ja, die Situationsbeschreibung ist natürlich immer einfacher, als zu sagen, ja, und wie reagiere ich da jetzt drauf? Ich meine, viel handelt die Gesellschaft auch unter sich aus. Das rüttelt sich ein, wie ich immer so gern sage. Aber das könnte spannend sein. Und wie gesagt, ich finde es unterhaltsam geschrieben und verständlich auch. Ja. Was ja nicht selbstverständlich ist in der Netzszene. Ja, das ist wahr. Die neigt zum Schwurbeln. Genau. So, jetzt haben wir die Hörer von der Netzszene vergrätzt. Was hast du noch? Ja, und dann komme ich zum anderen neuen Spiel, nämlich, da hatte ich letzte Woche schon erwähnt, Tree ist draußen von Red King Entertainment. Und ja gut, ich kenne die von Jana und Reinhard, glaube ich, heißt er. Von der Amaze zum Beispiel, von dem Amaze Festival, da haben die das schon gezeigt, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und ich habe mich schon auch die ganze Zeit drauf gefreut. Tree ist, ich habe es, glaube ich, letzte Woche gesagt, geht in diese Richtung der First-Person-Puzzle-Spiele, wie, ich würde sagen, das Genre ist wie Portal oder Antichamber. Mhm. Ist natürlich ein eigenständiges Spiel, deswegen ist es nicht identisch, aber es gibt halt dieses Genre. Mhm. Und hatte mich drauf gefreut und habe so angespielt und dachte, ja, spielst du mal ein bisschen rein und so. Und bei den meisten Spielen ist es so, dass ich sie dann halt doch relativ schnell wieder weglege. Und es war tatsächlich so, dass es mich richtig reingesaugt hat. Cool. Der Anfang ist relativ bedächtig. Mhm. Man erwartet nicht gleich, dass da noch groß was kommt. Aha. Aber wenn man dann 2-3 Level gespielt hat, dann wird's plötzlich knifflig. Und cool. was ich sehr, sehr schön fand, war, wie gut die Schwierigkeitsprogression mitgehalten hat mit meinen Fähigkeiten. Mhm. Also es gab immer mal wieder so Hindernisse in dem Spiel, wo ich gedacht habe, keine Ahnung. Wie geht denn dieses Spiel? Was tue ich denn? Was machst du denn in dem Spiel? Und dann, bloß noch um den Satz zu Ende zu führen, habe ich eben gedacht, was tue ich jetzt? Und es war mir völlig undenkbar, wie komme ich da jetzt weiter? Und dann habe ich doch die Lösung gefunden. Das war halt dann super befriedigend. Und ich meine, das Spiel ist ganz frisch raus, deutscher Entwickler. Nicht die riesige Szene dahinter, die das jetzt pusht. Das heißt, es gab auch keine Walkthroughs. Und es passiert halt selten, dass ich mich selber wirklich so weit durchkämpfe, ohne nachzugucken. Aha. Worum geht's? Im Grunde bewegst du dich durch Räume, Labyrinthe. Du kommst auch mal manchmal an die frische Luft. Mhm. Aber es ist so eine Art, fast eine Art Blockwelt, wie man es von Minecraft kennt, von der Aufteilung, aber natürlich ganz normal gerenderte Sachen. Also es gibt nicht nur Blöcke. Okay, aber es gibt so ein Raster, in dem alles sitzt. Fast so wie eine Art Raster, wo du dich durchbewegst, kannst dich auch ducken, kannst schnell rennen, was man so normalerweise kennt. Und du kriegst dann irgendwann eine dieser typischen Fähigkeiten, die dann bei Portal eine Waffe ist, mit der du Portals machen kannst, oder bei Antichamber, möchte ich nicht weiter spoilern. Ein Werkzeug, wieder was Verrücktes macht. Genau, und da kannst du eben Dreiecke machen. Mhm. Und die kannst du in den Raum ziehen. Die müssen immer an irgendwas sich festhalten, also an der Wand oder am Boden. Aha. Da kannst du 3 Punkte setzen und dazwischen entsteht dann ein Dreieck. Mhm. Und das kannst du dann als neues Raumelement benutzen. Du kannst sie auch wieder löschen oder so. Baust du dich eben durch diese Labyrinthe durch und kannst die unmöglichsten Sachen machen, wo du zuerst denkst, wow. Ich habe schon gesagt, mit Oculus Rift möchte ich es nicht unbedingt spielen, weil mir dann schlecht. Also mir ist, ich fand es so schon recht verwirrend. Aber mir wurde gesagt, es spielen wohl auch Leute mit Oculus Rift. Also ich glaube, die Grundversion ist nicht dafür gedacht oder geht auch gar nicht. Ich weiß nicht. Ich find's cool. Ja, also dass ich so gefesselt bin, hatte ich gar nicht erwartet. Mhm. Aber es ist wirklich jetzt, ich bin jetzt fast durch. Im 13. Kapitel. Aha. Und es gab ein, zwei Stellen, da muss ich sagen, das war schwierig zu erkennen, ist es jetzt ein, ist jetzt meine Fähigkeit zu schlecht, mhm, oder ist da ein Rätsel? Mhm. Ja, also kann ich da jetzt rüberhüpfen oder ist es ein Rätsel, ich soll da gar nicht rüberhüpfen, mhm, sondern ich muss mir da was entlang bauen, damit ich da rüberkomme. Was Jonathan Blow in Braid super gemacht hat, wo du wirklich in 99% der Fälle klar erkennst, diese Lösung kann nicht funktionieren. Genau, und was jetzt wahrscheinlich bei seinem neuen Adventure ganz strikt auch so designt ist, dass du es immer erkennst. Aha. Das ist jetzt ein Rätsel, das ist kein Rätsel. Ah, ja. Aha. Also es gab mal eine Stelle, da hatte ich dann das Dreieck nicht hoch genug gezogen, sodass der Sprung gerade nicht geklappt hat. Und dann habe ich das ganze Level durchsucht, was ich noch tun kann. Und im Grunde ging dann doch der Sprung. Ja. Aber selbst da habe ich mich durchgebissen. Aha. Ich glaube, es hat sogar einen Widerspielwert, wenn ich es durch habe, weil es gibt überall dann noch so versteckte goldene Statuen, die dir so Making-of-Inhalte freischalten. Mhm. Und da habe ich erst gar nicht groß gesucht nach denen, weil ich es fand, schwer genug so zum Ende zu kommen. Wenn du das sagst, dann will das was heißen. Du bist ja so ein Rätsler, Puzzler. Nee. Also wie gesagt, ich gebe ja auch oft auf bei Spielen, wo es mir nicht sofort taugt. Wie lange hast du bis jetzt reingesteckt, Spielzeit? Das darf ich, glaube ich, nicht öffentlich sagen. Lang. Also okay. es ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ich habe jetzt so 80 Cent pro Stunde gezahlt, aber ich bin jetzt auch nicht besonders gut. Toll, jetzt kann ich den Preis nicht verraten. Es ist nicht teuer, es ist auf Steam zu haben. Genau, Steam, Mac, PC, Linux. Ah, nice, stimmt. Täuscht. Ja, da ist der Pinguin. Genau, und falls ihr euch das holt, nicht gleich aufgeben und sagen, oh, da passiert ja nichts, sondern das entwickelt sich schon noch. Ja, und wenn ihr ganz hängt, zeitweise fragen. Ja, mittlerweile. Ja, auf Steam gibt's ja auch so ein Forum, wo man Sachen schreiben kann. Und da gibt's auch einen Stuck-Thread. Also ich bin stecken geblieben und dann wollte ich da posten und dann sagt er, mit ihrem User können sie hier nicht posten. Du hast es noch nicht durchgeschafft. Was ich nicht verstehe ganz, was du damit gemeint hast, warum ich da nicht poste. Da darf man erst Fragen stellen, wenn man das Spiel, wenn man das Ende vom Spiel gesehen hat. Ja. Also offensichtlich mag ich das Genre auch gern, weil ich habe ja auch Antichamber fast bis zum Schluss gespielt, mhm, und Portal 1 und 2 durchgespielt. Wenn euch diese Spiele gefallen, ist das wahrscheinlich auch was. Ja. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Schon. Ich würde sagen, wir lassen das letzte Wort Martin. Das war schön gesagt, finde ich. Ja, und dann kommt noch das vorletzte Wort, oder? Das allerletzte Wort. Jetzt kommt noch das One More Thing. The One More Thing. Scootin' Fruity. Scootin' and Fruity. Scootin' Fruity. Damit sagen wir dann Servus. Genau. Macht's wir gut. Wir hören uns dann bei Folge 188. Tschüss. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. That changes everything. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these in the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod. Is a widescreen iPod. Is a widescreen iPod. The second is a revolutionary mobile. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet device. breakthrough internet device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? Getting it, getting it. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices.